Funkkolleg Musikgeschichte. Siebte Kollegstunde, die Messe als Kunstwerk. Autor Professor Dr. Helmut Hucke. In öffentlicher Versammlung sollen Gesänge und die Töne, die sie begleiten, wie aufschwingender Äther, wie erquickende Himmelsluft sein, die Seelen der Versammelten zu vereinigen und zu erheben. Was hiezu Musik, insbesondere die höchste von allen, heilige Musik, tun kann, lässt sich nicht beschreiben, sondern empfinden. Sie rührt durch ihre Einfalt, sie erhebt durch ihre Würde. Dies schreibt Johann Gottlieb Herder 1781. Die Vorstellung von einer heiligen Tonkunst, einer Musica Sacra, knüpfte an Stücke an wie das von den päpstlichen Sängern alljährlich in der Karwoche gesungene Miserere von Gregoria Allegri. Es gehörte zu den touristischen Attraktionen Roms. Am 14. April 1770 schreibt Vater Mozart stolz nach Hause, dass Wolfgang das Miserere nach dem Gehör aufgeschrieben habe. Dabei sei doch das Ausleihen und das Kopieren der Noten unter strenger Kirchenstrafe verboten. Goethe notiert in seiner italienischen Reise: Die Kapellmusik ist undenkbar schön, besonders das Miserere von Allegri. Die Romantiker äußerten sich überschwänglicher. Die Musik erlangt eine neue, emotionale Qualität. So schreibt Wilhelm Heinse: Die Stimmen haben gar keine Begleitung von Instrumenten, nicht einmal der Orgel. Die bloße Vokalmusik ist eigentlich, was in den bildenden Künsten das Nackende ist. Ich habe dieses Miserere zweimal in der Sixtinischen Kapelle zu Rom mit den besten Stimmen aufführen hören, und es hat so tiefen, zerschmelzenden Eindruck auf mich gemacht, dass ich bis zu Tränen gerührt worden bin. Das Zusammenschmelzen und Verfließen der reinen Töne offenbart das innere Gefühl eines himmlischen Wesens, welches sich mit der ursprünglichen Schönheit wieder vereinigen möchte, von der es Schulden trennen. Thank you. Als der Klassiker der echten Musica Sacra galt Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann schreibt 1814 in seinem Aufsatz Alte und neue Kirchenmusik: Palestrinas einfache, würdevolle Werke sind in der höchsten Kraft der Frömmigkeit und Liebe empfangen und verkünden das Göttliche mit Macht und Herrlichkeit. Als Papst Marcellus II. Im Begriff stand, alle Musik aus den Kirchen zu verbannen, so aber dem Kultus den herrlichsten Glanz zu rauben, da erschloss der hohe Meister Palestrina ihm die heiligen Wunder der Tonkunst in ihrem eigentümlichen Wesen. Auf immer wurde nun die Musik der eigentliche Kultus der katholischen Kirche. Die sechsstimmige Messe, die Palestrina damals komponierte, um den erzürnten Papst wahre Musik hören zu lassen, ist dem Namen nach sehr bekannt geworden. Das A cappella ohne Instrumente ist wesentlicher Bestandteil des romantischen Ideals heiliger Musik. Aber es war kein Prinzip der Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts. Die päpstliche Kapelle sang seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in der Regel ohne Instrumente. Ein römischer Autor des 17. Jahrhunderts begründet das so. Erstens singen die Sänger so gut, dass man keine Instrumente braucht. Zweitens gibt es im Himmel keine Instrumente, weil es dort keine Materie gibt. Die päpstliche Kapelle ist das Abbild des himmlischen Throns. Aber ein Ohrenzeuge findet es 1515 ganz ungewöhnlich, dass die päpstliche Kapelle ohne Instrumente singt. 1595 gutachten die Kapellmeister der Laterankirche und von Santa Maria Maggiore in Rom in einem Honorarstreit, dass es in Rom üblich sei, einem Kapellmeister für die Musik an einem Feiertag 30 Scudi zu zahlen und dass damit sein Honorar und seine Unkosten für die Bezahlung der Sänger und der Instrumentalisten, nämlich Zinken, Posaunen, Violen und Lauten, abgegolten seien. Das war allerdings eine Feiertagsbesetzung. Normalerweise sang man mit Orgelbegleitung. Das A cappella-Ideal ist ein romantisches Ideal. Und natürlich ist es ein Missverständnis, dass Palestrinas Musik einfach sei, bloß eine Folge wohltönender Akkorde. Hoffmann schreibt, dass die Missa Pape Marcelli dem Namen nach sehr bekannt geworden sei. Tatsächlich kannte man zu jener Zeit kaum ein Stück von Palestrina. Seine Missa Pape Marcelli ist ein Werk hoher kontrapunktischer Kunst. Die mehrstimmige Messe, das heißt Vertonung des Ordinarium Missae, dessen Texte sich nicht von Tag zu Tag ändern, sondern gleich bleiben, ist die Messe de Notre Dame von Guillaume de Machaut, der 1377 gestorben ist. Sie blieb ohne unmittelbare Nachfolge. Einige weitere mehrstimmige Messen des 14. Jahrhunderts sind aus Einzelstücken nachträglich zusammengestellt worden. Die Geschichte der mehrstimmigen Messe als eines Zyklus beginnt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und sie geht von England aus. Die neue Gattung wurde auf dem Kontinent übernommen, sie verbreitete sich schnell über die Hofkapellen und über die Kapellen, die sich nach dem Vorbild der Höfe nunmehr auch Kathedralen und große Stadtkirchen zulegten. Innerhalb einer Generation wurde die Messe zur repräsentativen Gattung dieser europäischen Musikkultur. Ist das ein Zeichen der Ausbreitung kirchlicher Macht? zeigt es die Inanspruchnahme der Musik durch die Kirche zum Zwecke der Durchdringung aller Lebensbereiche? Vom liturgischen Standpunkt aus war die Entwicklung der Gattung Messe eigentlich eine Fehlentwicklung. Die Teile des Ordinarium Missae sind ganz unterschiedlicher Natur. Nur das Gloria ist ein Gesang, ein Hymnus. Kyrie und Agnus Dei sind eigentlich Litaneien. Das Credo ist Glaubensbekenntnis. Das Sanctus eine Akklamation. Das Singen war bei diesen Riten nur eine Vortragsweise. Und diese Texte waren eigentlich auch gar nicht von den Sängern vorzutragen. Sache der Sänger waren die täglich wechselnden Gesänge des Proprium Missae. Gegenüber dem Proprium war das Ordinarium Missae natürlich ein viel leichter hantierbares und differenzierbares Repertoire. Aber die Entfaltung des Ordinarium ging zulasten des Proprium. Es wurde schon frühzeitig weithin üblich, das Proprium nicht mehr zu singen und große Teile der Messe vom Priester leise vollziehen zu lassen, während der Chor seine Messe sang. Diese Praxis, mit der die Kirchenmusik von einem Teil der Liturgie zur Begleitung und zum Schmuck der Liturgie wurde, hat erst das Zweite Vatikanische Konzil reformiert. Das Neue an der musikalischen Gattung Messe war insbesondere, dass sie ein musikalischer Zyklus war und das kompositorische Problem der Verknüpfung mehrerer Sätze zu einem Zyklus stellte. Diese Verknüpfung konnte dadurch geschehen, dass man nach dem Vorbild der Motette eine Melodie als Cantus Firmus auswählte und diesen Cantus Firmus dem ganzen Zyklus unterlegte. Das konnte zugleich eine liturgische Bestimmung bedeuten. Eine Messe über die Melodie des Ave Maria, gegrüßet seist du Maria, war eine Messe für Marienfeste. Eine Messe über Puer Natus Est, ein Kind ist uns geboren, eine Weihnachtsmesse. Aber die Komponisten wählten nicht nur liturgische Melodien als Vorlagen. Eine Messe über das Lied O Venus Band ist wohl zu einer Fürstenhochzeit komponiert worden. Ob aber mit einer Messe über die Chanson C'est la face à pâle, wenn das Angesicht bleich ist, wirklich auf die heilige Maria angespielt werden soll, ist fraglich. Eine beliebte Messenvorlage war das französische Lied L'Homme armé, der bewaffnete Mann. Man hat vermutet, dass die Fürsten sich darin als Feldherren und Beschützer des Glaubens erkannt haben mögen. Vermutlich spielen bei der Wahl der Vorlagen Wappen, Embleme und allerlei andere Anspielungen und Assoziationen eine Rolle. Es gibt aber auch Messen über Tanzmelodien und über den Kuckucksruf. Durch die Bearbeitung in der Messe wurden solche Vorlagen aus dem Trivialen herausgehoben und in die Ars Musica versetzt. Das künstlerische Vergnügen beim Anhören der Messe bestand im Erkennen der Vorlage und der Beobachtung, wie kunstvoll sie bearbeitet war. Der Text war in der Messe bloßes Vehikel der Musik. Er war musikalisch ohnehin wenig ergiebig und er war ja immer wieder der gleiche. Gegenstand der Messkomposition war nicht die Auseinandersetzung mit dem Text, sondern mit der musikalischen Vorlage der Messe und die Demonstration der eigenen musikalischen Kunst in der Bearbeitung der Vorlage. Man sammelte Messen, so wie man kostbare Bücher, wie man Gemälde und Skulpturen sammelte. Fürsten schenkten einander Messen. Octaviano Petrucci, der Erfinder des Notendrucks, druckte allein in den ersten 5 Jahren seiner Aktivität von 1501 bis 1505 nicht weniger als 8 Messenbücher und einen weiteren Band mit einzelnen Messensätzen. Im Vorwort einer Sammlung von 13 Messen, die der Verleger Hans Ott 1539 im lutherischen Nürnberg druckte, heißt es: Wer die Messen der alten Meister nicht kennt, der kennt nicht die wahre Musik. Am 7. Dezember 1481 schrieb ein gewisser Pietro Spagnolo vom Hof in Ferrara an den Herzog von Mantua: Während ich diesen Brief schrieb, kam der Bote mit den Briefen Eurer Exzellenz hier an. Ich begab mich unverzüglich zu unserem Herzog. Er war gerade dabei, mit einigen Sängern zusammen zu singen, aber nicht ein Lied, sondern aus einem Messenbuch auf La, Sol, Fa. Sie sangen also nicht auf den Text, sondern auf Tonsilben. Herzog Herkules I. von Ferrara, der 1471 bis 1505 regierte, war ein großer Musikliebhaber. 1503 gelang es ihm, den bedeutendsten Musiker seiner Zeit, Josquin des Prez, an seinen Hof zu ziehen. Josquin komponierte für den Herzog seine Messe Hercules Dux Ferrariae. Den Cantus Firmus der Messe konstruierte Josquin selbst, indem er für die Vokale des Namens Hercules Dux Ferrariae, also E-U-E-U-E-A-I-E, die Tonsilben setzte, in denen diese Vokale vorkommen. Das sind Re-Ut, Re-Ut, Re-Fa-Mi-Re, entsprechend den Tönen D-C, D-C, D-F-E-D. Hercules Dux Ferrariae. Diese acht Töne werden in lauter gleichen Notenwerten gesungen und durchziehen die Messe nach einem starren Schema. Der Cantus Firmus ist nicht nur der melodische Kern der Messe, er bestimmt ihre gesamte Anlage und die Länge ihrer Teile. Verändert wird nur das Tempo, die Dauer des Cantus Firmus, und zwar in festen Zeitproportionen. Außerdem wird der Cantus Firmus vorwärts und rückwärts im Krebsgang von hinten nach vorn gesungen. Im dritten Teil des Agnus Dei der Messe erweitert Josquin die Vierstimmigkeit zur Sechsstimmigkeit. Der Cantus Firmus erklingt zuerst im Sopran, danach im Tenor. Das wiederholt sich eine Quint höher. Darauf folgt eine Passage ohne Cantus Firmus, die genau so lang ist, wie eine Durchführung des Cantus Firmus dauern würde. Und zum Schluss erklingt der Cantus Firmus noch einmal eine Oktav höher als zu Beginn. Der Chor der drei Oberstimmen alterniert mit dem Chor der drei Unterstimmen. Die Begleitstimmen des Cantus Firmus beginnen im Kanon und die Unterstimmen folgen den Oberstimmen mit dem gleichen Kanon. Mit dem Aufblühen und der Verbreitung mehrstimmiger Kirchenmusik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kommt es zu Kritik an der Kirchenmusik. Sie kommt von den religiösen Erneuerungsbewegungen und vom Humanismus. Girolamo Savonarola, der 1498 in Florenz als Ketzer verbrannt wurde, wetterte gegen die Sängerkapellen. Da steht ein Kantor mit einer Stimme wie ein Kalb, die anderen schreien mit ihm wie Hunde um die Wette, und man versteht nicht, was sie singen. Lasst doch die mehrstimmigen Gesänge und singt die gregorianischen Melodien, die die Kirche vorgeschrieben hat. Savonarola war Dominikaner und in den Kirchen des Dominikanerordens war mehrstimmige Musik von jeher verboten. Für Martin Luther war die Musik ein Geschenk Gottes und er war ein Bewunderer Josquins. Josquin ist der Notenmeister. Die haben's müssen machen, wie er wollt. Die anderen Sangmeister müssen's machen, wie es die Noten haben wollen. Johannes Calvin dagegen ließ im Gottesdienst nur den einstimmigen Gesang von Psalmliedern durch die Gemeinde zu. Huldrych Zwingli hat in Zürich sogar jegliche Musik im Gottesdienst abgeschafft, auch den Gemeindegesang. In England hat beispielsweise der Erzbischof von York, in Italien der Erzbischof von Modena, die mehrstimmige Musik in seiner Kathedrale verboten. Kritik an der Kirchenmusik kam zweitens von den Humanisten. Die Humanisten forderten, dass die Musik im Dienste des Textes stehe. Eine Musik, bei der man den Text nicht einmal verstehen konnte, war ihnen ein Unding. Ihre Kritik traf vor allem die Messe. Die Musiker standen ja nicht abseits vom Humanismus. Auch in der Musik, beispielsweise in der Motette, gewann das Wort einen neuen Stellenwert. Nur in der Messe wurde vom Text abstrahiert. Die Messe war quasi absolute Musik. Im Jahre 1549 versuchte der Bischof Bernardino Cirillo von Loreto durch einen Brief an einen Mittelsmann die Reform der Kirchenmusik in Rom voranzutreiben. Da sagen die Leute, oh, was für eine schöne Messe ist in der Kapelle gesungen worden. Aber was für eine? L'homme armé oder Hercules dux Ferrarie oder Philomena? Was zum Teufel hat die Messe mit einem bewaffneten Mann, mit Philomena oder dem Herzog von Ferrara zu tun? Wenn eine Messe in der Kirche gesungen werden soll, dann sollte die Musik nach der Bedeutung der Worte melodisch und rhythmisch so gestaltet sein, dass sie die Affekte zu Religion und Frömmigkeit erhebt und ebenso in Psalmen, Hymnen und anderen Lobliedern zur Ehre Gottes. Die Musiker sollten die Kunst der Alten wiederentdecken, wie es die Bildhauer, Maler und Architekten getan haben. Heutzutage verlegen sie alle ihre Mühe auf den Kontrapunkt. Wenn eine Stimme Sanctus singt, singt die andere Sabaoth und die dritte Gloria Tua, als wenn Katzen um die Wette heulen. Der Bischof verweist demgegenüber auf ein Madrigal von Jacobus Accadelt, in dem die Stimmen leidenschaftlich deklamieren, «Chi mi tiene il mio ben, che me l'asconde?» »Wer hat mir meine Herzensgeliebte geraubt? Wer verbirgt sie vor mir?« Hier ist die Musik, schreibt der Bischof, so ausdrucksvoll, dass sie die Worte sprechen lässt, obwohl sie nicht gesprochen werden. Solche Musik solle man studieren und sich bei der Reform der Kirchenmusik zum Vorbild machen. Der Bischof meint das Madrigal Aimé dovel bel viso von Accadelt. Es ist eine Klage über den Tod der Geliebten, so wie Orpheus den Tod der Eurydike beklagt. Wo ist ihr schönes Antlitz, das die Welt mit Glanz erfüllte, mein teurer Schatz, mein höchstes Gut? O gieriger, blinder, gnadenloser Tod, wo ist meine Geliebte? Sie antwortet mir nicht. Oh. Die ersten Madrigale waren 1530 in Rom im Druck erschienen und die neue Gattung breitete sich in Windeseile aus. Sie war aus der Wiederentdeckung der italienischen Literatur des späten Mittelalters, der Wiederentdeckung Dantes und Petrarcas durch die italienischen Humanisten hervorgegangen. Der Adel, der Klerus, das Bürgertum, alle Gebildeten sangen Madrigale und diskutierten anhand der Madrigale über Poesie und über Musik. Die Musiker sahen sich plötzlich einer neuen musikalischen Gattung und einer neuen Musikkultur gegenüber. Es gab Musiker, die sich ganz auf die neue Gattung warfen. Aber das Madrigal war nicht in die Praxis der Kirchenmusik integrierbar, weil es zugleich eine literarische Gattung, und zwar in italienischer Sprache, war. Die Abgrenzung zwischen dem Madrigal und der musikalischen Tradition wurde zur Bruchstelle zwischen Kirchenmusik und weltlicher Musik. Das Madrigal war eigentlich nicht an sich weltlich. Petrarcas Lied auf die Jungfrau Maria, Vergine Bella, ist einer der am häufigsten vertonten Madrigaltexte. Und von einer 1563 in Venedig gedruckten Sammlung geistlicher Madrigale unter dem Titel Musica Spirituale a Utilità delle Persone Christiane, geistliche Musik zum Gebrauch christlicher Personen, ging nicht nur der Begriff geistliche Musik, sondern eine Bewegung aus, die die neue musikalische Gattung in den Dienst der religiösen Erneuerung stellte. Die musikalische Gattung der Gegenreformation ist das geistliche Madrigal. Aber in der Widmung des ersten Motettenbuchs von Jacques Werth, Hofkapellmeister in Mantua, an seinen Herzog, schreibt der Komponist 1566, nachdem er sich bisher vor allem der Musica Humana, der menschlichen Musik, gewidmet habe, wende er sich nunmehr der Musica Divina, der göttlichen Musik, zu. Bis jetzt hatte er 6 Madrigalbücher veröffentlicht, jetzt gibt er sein erstes Motettenbuch in Druck. Der Bruch zwischen der alten Musik und der neuen Musik, dem Madrigal, wird 1544 von dem Spanier Cristobal Morales, Sänger der päpstlichen Kapelle, programmatisch verkündet. In diesem Jahr publizierte Morales 2 Messenbücher. Das erste ist Herzog Cosimo Medici von Florenz, das zweite ist Papst Paul III. Gewidmet. Das Titelblatt des zweiten stellt im Bilde dar, wie Morales dem Papst sein Messenbuch überreicht. Beiden Messenbüchern sind umfangreiche Dedikationsschreiben vorangestellt, in denen Morales seine Auffassung von der Musik darlegt. Die Musik ist dem Menschen vom Himmel gegeben. Die Größten unter den Philosophen haben sie hochgepriesen. Ihre Kraft wird durch die Berichte der Bibel über Saul und über Eliseus bezeugt. Zwar wird die Musik von manchen missbilligt, weil sie die Seelen verweichliche. Das ist aber nicht Schuld der Musik, sondern Schuld der Menschen, die sie im Dienste der Wollust missbrauchen. Es sind nämlich 2 Arten von Musik zu unterscheiden. Die eine Art ist leichteren Dingen und gewissen Spielereien angepasst, wie beispielsweise der Liebestorheit. Die andere Art umfasst die Lobgesänge auf den unsterblichen Gott und auf hervorragende Männer. Die eine Art ist das Madrigal. Die Lobgesänge auf hervorragende Männer sind die Staatsmotetten, die zu politischen und höfischen Ereignissen komponiert wurden. Aber auch eine Messe wie Hercules Dux Ferrarie reicht in diesen Bereich hinein. Wo liegen überhaupt die Grenzen zwischen Sakralmusik und profaner Musik? Und was bedeuten solche Begriffe? Die Frage stellt sich nicht erst heute angesichts von Jazz in der Kirche. In seinen beiden Messenbüchern legt Morales 16 Messen vor, die sich geradezu wie ein Kompendium der Messenkunst und eine Beschwörung ihrer großen Tradition ausnehmen. Wir wollen als Beispiel einen Satz aus der Messe Mil Regress hören. Mil Regress war eine der beliebtesten und berühmtesten Chansons von Josquin des Prez. Sie soll das Lieblingsstück Kaiser Karls V. gewesen sein. Tausendfacher Schmerz, euch zu verlassen, sich zu entfernen von eurem lieblichen Antlitz, das macht mir solchen Schmerz und solche Pein, dass es meine Tage verkürzt. Thank you. Und nun den ersten Teil des Gloria aus der Messe, Mille Regrets von Cristobal Morales. Die Messe ist sechsstimmig. Der erste Sopran singt die Oberstimmenmelodie von Josquin Chanson zum Text des Gloria. Es ist offensichtlich, dass es Morales bei der Anpassung des Gloria-Textes an die Melodie nicht um den Text ging, sondern darum, die Melodie und ihre rhythmische Struktur festzuhalten. Dem wird der Text angepasst, so gut es geht. Und es geht eigentlich nicht gut. Zum zweiten Teil des Gloria wird die Melodie wiederholt. Der Messentext wird so auf die Melodie aufgeteilt, dass sie insgesamt 10-mal im ersten Sopran erklingt. Es handelt sich bei der Messe eigentlich um 10 Variationen über die Chanson von Josquin des Prez. Was es mit den beiden Messenbüchern von Morales von 1544 und ihren programmatischen Vorreden eigentlich auf sich hat, wird deutlicher, wenn man den Hintergrund ins Auge fasst. Die beiden namhaftesten Komponisten des frühen Madrigals, Costanzo Festa und Jacobus Accadelt, waren Kollegen von Morales in der päpstlichen Kapelle. Sie hatten offenbar mehr Interesse am Madrigal als an der Kirchenmusik. Aber der Papst selber, Paul III., dichtete Madrigale. Morales hat für seine Messenbücher keinen Dank geerntet und sich durch die Polarisierung von Madrigal und Messe offenbar in der päpstlichen Kapelle unmöglich gemacht. Er ging ein Jahr später, 1545, nach Spanien zurück. Papst Paul III. Starb 1549. Sein Nachfolger wurde der Bischof von Palestrina, Kardinal Giovanni Maria del Monte, der den Namen Julius III. Annahm. Der neue Papst holte seinen Domorganisten aus Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, an die Peterskirche nach Rom. 1544 brachte Palestrina sein erstes Werk im Druck heraus und widmete es dem Papst. Es ist kein Madrigalbuch und kein Motettenbuch, sondern ein Messenbuch. Das Titelblatt zeigt, wie Palestrina dem Papst sein Messenbuch überreicht. Der Drucker hat das Titelblatt des zweiten Messenbuchs von Morales wiederverwendet und nur die Gesichter und das Papstwappen retuschiert. Das Buch enthält 5 Messen, in denen Palestrina, damals war er ein Mann von Ende 20, seine Geläufigkeit in der Kunst der Messenkomposition demonstriert. Am Anfang steht eine Huldigungsmesse an den Papst, eine altmodische Cantus Firmus-Messe über Ecce Sacerdos Magnus. Seht, das ist der hohe Priester, der in seinen Tagen Gott gefiel. Und dieser Cantus Firmus zieht sich durch die Messe wie das Hercules Dux Ferrarie. Den Schluss des Messenbuchs bildet eine höchst artifizielle Kanonmesse über einen liturgischen Hymnus Ad Cönam Agni Providi. Es ist offenbar, zu welcher Partei Palestrina gehört. Und aus dem einzigen Messenkodex, der unter dem Pontifikat Julius III. In der päpstlichen Kapelle geschrieben wurde, darf man wohl auf den musikalischen Geschmack des Papstes schließen. Das Chorbuch beginnt mit der Messe L'Homme armé super voces musicales von Josquin de Bray und endet mit einer Messe von Cristobal Morales. Papst Julius III. Nahm Palestrina kurz vor seinem Tode im Januar 1555 in die päpstliche Kapelle auf, und zwar ohne die von den Statuten vorgeschriebene Probe und Zustimmung der Sänger. Sein Nachfolger, Papst Marcellus II., begab sich am Karfreitag 1555, das war 3 Tage nach seiner Wahl, nach dem Gottesdienst zu seinen Sängern. Er machte ihnen aber nicht etwa Komplimente, sondern kritisierte, dass ihre fröhliche Musik dem Karfreitag nicht angemessen gewesen sei. Außerdem habe man die Worte nicht verstanden. Papst Marcellus II. Starb bereits 3 Wochen später. Sein Nachfolger Paul IV. Begann die Kirchenreform ernsthaft in Angriff zu nehmen. Eine seiner ersten Maßnahmen betraf seine Kapelle. Sie sollte wieder sein, was eine Kapelle seit Jahrhunderten eigentlich gewesen war. Eine Gemeinschaft von Klerikern, von Kaplänen. Deshalb wurden die verheirateten Sänger entlassen. Einer der Betroffenen war Palestrina. Er wurde Kapellmeister an der Laterankirche und wechselte 1561 an die Kirche Santa Maria Maggiore. 1562 kam die Kirchenmusik auf dem Konzil von Trient zur Verhandlung. Sie wurde bezeichnenderweise der Kommission für die Missbräuche bei der Messe zugewiesen. Am 14. September verabschiedete die Kommission eine Vorlage, in der es heißt, dass Musik und Orgelspiel nichts Profanes enthalten sollen. Nichts solle die Wollust der Ohren erregen und die Worte sollten den Zuhörern verständlich sein. 3 Tage später kam die Vorlage vor die 22. Sitzung des Konzils und die machte daraus den Beschluss: Aus den Kirchen soll alle Musik, bei der in Orgelspiel oder Gesang irgendetwas Laszives oder Unreines vorkommt, verbannt sein. Der Begriff profan wird also vermieden und eingeschränkt und von Wortverständlichkeit ist nicht mehr die Rede. Wie akademisch übrigens die Diskussion über die Wortverständlichkeit war, zeigt sich daran, dass in eben der 22. Sitzung Gesänge in der Muttersprache verboten wurden. Man diskutierte die Frage der Textverständlichkeit lateinisch auf der Ebene der Gebildeten. Die Kirchenmusikalische Reformpartei gab sich mit dem Ergebnis der 22. Konzilsitzung nicht zufrieden und sie erhielt unerwarteten Aufwind. Im März 1563 starb der Präsident des Konzils, Kardinal Ercole Gonzaga. Sein Kapellmeister Jachet von Mantua war einer der Komponisten, die sich, wie Cristobal Morales, vom Madrigal distanzierten und vor allem die Kunst der Messenkomposition pflegten. Neuer Konzilspräsident wurde Kardinal Morone, derselbe, der 1538 als Erzbischof von Modena die mehrstimmige Musik in seiner Kathedrale verboten hatte. Der setzte das Verbot der weichlichen Musik auf das Programm der 24. Sitzung des Konzils. Darauf reagierte Kaiser Ferdinand I. mit dem Wunsch, die mehrstimmige Kirchenmusik nicht aus dem Gottesdienst auszuschließen. Dass die weltlichen Autoritäten in die Diskussion um die Kirchenmusik eingriffen, darf nicht verwundern. Die Kirchenmusik war ja nicht nur eine Sache der kirchlichen Disziplin, sie war auch ein fürstliches und ein bürgerliches Vergnügen, sie war Bildungsgut, sie war ein Mittel der Repräsentation. Bis ins 19. Jahrhundert ist die Kirchenmusik als eine Sache der staatlichen Autorität betrachtet worden. Selbst Papst Benedikt XIV. Erließ ein kirchenmusikalisches Reformdekret 1749 als Landesherr des Kirchenstaates. Kardinal Morone drang mit seinem Projekt des Verbots der weichlichen Musik nicht durch. Auch der 2. Anlauf des Konzils von Trient zu einer Reform der Kirchenmusik scheiterte. Was war denn auch die wahre Kirchenmusik? Die von Kardinal Morone, der gregorianische Gesang? Oder die von Kardinal Gonzaga, die musikalische Kunst der Messe, die sich vom weltlichen Madrigal absetzte? Oder die von Bischof Cirillo, der den Messenkomponisten das Madrigal als Muster vorhielt? Die Bischöfe aus anderen Ländern mögen nicht einmal gewusst haben, was ein Madrigal war. Im folgenden Jahr, 1564, wurde eine Kardinalskommission zur Durchführung der Beschlüsse des Konzils gebildet. In dieser Kommission fiel den Kardinälen Vitelli und Borromeo die Reform der Camera Apostolica, der päpstlichen Vermögensverwaltung, zu. Als vordringlich sahen die beiden Kardinäle die Reform der päpstlichen Kapelle an. Die war von dieser Wendung der Dinge offenbar überrascht. Am 10. Januar wählte sie eine Deputation von 8 Mitgliedern, die den Kardinälen über ihre Einkünfte Rede und Antwort stehen sollte. Für den 28. April wurde die gesamte Sängerschaft der Kapelle in die Residenz des Kardinals Vitelli eingeladen. Sie sollte dort einige Messen singen und es sollte festgestellt werden, ob die Worte verständlich seien. Der Kardinal Vitelli hatte sich bereits 1561 über den Bischof von Augsburg, Kardinal Truxes von Waldburg, an Herzog Albrecht von Bayern mit der Bitte gewandt, ihm die vornehmste gute Stück seines Hofkapellmeisters Orlando di Lasso abschreiben und schicken zu lassen. Am 28. Februar 1562 schreibt der Bischof von Augsburg nach Deutschland, dass nicht nur dem Kardinal Vitelli, sondern jedermann allhi die Musik und die Messen gefallen, sonderlich dem Kardinal Borromeo. Der Kardinal Borromeo, Erzbischof von Mailand, lässt am 10. März 1565 seinen Domkapellmeister Vincenzo Ruffo beauftragen, eine Messe zu komponieren, in der man die Worte so gut als möglich verstehen könne, und ihm diese Messe nach Rom zu schicken. Am 31. März lässt er auch den Madrigalkomponisten und Theoretiker Nicola Vincentino um die Komposition einer Messe bitten, damit man durch Vergleich der Werke verschiedener Komponisten zu einem besseren Urteil über die Wortverständlichkeit komme. Wir wissen nicht, welche Messen die päpstliche Kapelle bei der Anhörung vor den Kardinälen am 28. April 1565 sang. Die Akten verzeichnen lediglich, dass 5 Sänger eine Geldstrafe erhielten, weil sie unentschuldigt fehlten. Und sie verzeichnen, dass Palestrina von der Kapelle honoriert wurde für Kompositionen, die er für die Kapelle geliefert hat und noch liefern wird. Von jetzt an ist er der Hauskomponist der Kapelle. Kardinal Borromeo ging im September 1565 von Rom in seine Bischofsstadt Mailand zurück. Er hat dort seine kirchenmusikalischen Reformideen energisch weiterverfolgt. Sein Domkapellmeister Vincenzo Ruffo veröffentlichte 1570 ein Messenbuch, in dessen Vorwort er sich auf den Auftrag des Kardinals beruft, Messen zu komponieren, die sich alles Profanen enthalten und in denen die Worte verständlich seien. Das Gloria aus Ruffos Missa Quarti Toni ist ein Beispiel dafür. Gloria in excelsis Deo. Thank you. nicht er allein, hat diesen akkordisch deklamierenden Reformstil systematisch weitergepflegt. Aber das war eine stilistische Sackgasse. Dass die päpstliche Kapelle nicht auf diesen Stil verpflichtet wurde, verdankte sie offensichtlich Palestrina. Das Verhältnis zwischen der Kapelle und Palestrina war durch sein Gastspiel in der Kapelle 1555 vorbelastet und er war Kapellmeister der minderen Konkurrenz in Santa Maria Maggiore. Als erste Komposition Palestrinas taucht erst 1562 seine Messe Utre mi fa sola in den Chorbüchern der Kapelle auf. Sie ist das Kunststück, eine höchst komplexe sechsstimmige Messe aus einer höchst simplen Vorlage, nämlich sechs Tönen der Tonleiter, zu entwickeln. 1563 gab Palestrina sein erstes Motettenbuch heraus. Es kommt den Reformen entgegen, indem es Motetten für alle Sonn- und Feiertage in der Ordnung des Kirchenjahres bietet. Mehrfach werden gregorianische Melodievorlagen verarbeitet, der Text ist mit Sorgfalt behandelt, aber seine Verständlichkeit ist nicht oberstes Prinzip. Der Satz ist kunstvoll kontrapunktisch. Die Missa Pape Marcelli wird ebenfalls 1562-63 datiert. Die Messe hat keine musikalische Vorlage, es handelt sich um eine freie Messe. Der Titel Pape Marcelli, also ein Name, ist ganz ungewöhnlich. Die Berufung des Titels auf den Papst, der vor Jahren die päpstliche Kapelle kritisiert hatte, dass man die Worte nicht verstehen könne, ist offenbar programmatisch. Und sie ist sehr geschickt gegenüber einer Kardinalskommission, die die Reform der Kirchenmusik auf die Verständlichkeit der Worte zuspitzt. In der Tat achtet Palestrina in dieser Messe auf Textverständlichkeit. Man hat durch Abzählen der Töne, bei denen in allen Stimmen die gleiche Silbe gesungen wird, statistisch nachgewiesen, dass das Gloria da Missa Pape Marcelli die textverständlichste Komposition ist, die Palestrina je geschrieben hat. Aber er schreibt keinen Reformstil nach Art Vincenzo Rufus. Er verknüpft die Textverständlichkeit mit einem künstlerischen Einfall. Kurzzügige Satzabschnitte werden fortschreitend variiert und von ständig wechselnden Stimmgruppierungen alternierend vorgetragen. Das ist eigentlich ein Schritt zum konzertierenden Stil des Barock. Aber Palestrina ist auf diesem Weg nicht weitergegangen, zum Unterschied von seinen Kollegen in Venedig. Thank you. Palestrina veröffentlichte die Missa Pappe Macelli 1567 in seinem zweiten Messenbuch. Es ist König Philipp II. Von Spanien gewidmet und präsentiert wiederum die Spannweite der Messe als Kunstwerk. Neben der Missa Pappe Macelli steht beispielsweise eine artistische Kanonmesse Ad Fugam. Sie ist folgendermaßen charakterisiert worden. Sie ist eine treffliche Illustration und Rechtfertigung des Tadels, den für die Integrität der Liturgie besorgte Männer vor und nach dem Konzil von Trient gegen manche Messenkompositionen erheben. Aber Palestrina hat sie nicht vor, sondern nach dem Konzil von Trient und zusammen mit der Missa Pappe Macelli veröffentlicht. In der Widmung dieses Messenbuchs an König Philipp schreibt Palestrina: Die Ars Musica ist ein Geschenk, das mehr Nutzen und mehr Vergnügen bereitet als alle andere menschliche Wissenschaft. Sie wird von der Heiligen Schrift gut geheißen, deshalb wird sie mit Recht beim Gottesdienst gebraucht. Ich habe mich bemüht und folge damit dem Rat hochangesehener und sehr frommer Männer, das höchste und göttlichste Geheimnis der christlichen Religion, des heiligen Messopfers, mit neuen Gesängen zu schmücken. In einem Brief vom 2. Februar 1568 fragt Palestrina den Herzog von Mantua, der ihn um die Komposition einiger Messen gebeten hatte, wie er sie denn haben wolle, kurz oder lang, oder ob man die Worte verstehen solle. In der Widmung seines fünften Messenbuches an Herzog Wilhelm von Bayern 1590 schreibt er, dem Herzog ein Messenbuch zu widmen sei ja fast, als wenn jemand Eulen nach Athen trage. Aber wenn die Messen dem Herzog schon nicht wegen ihrer Süße und Kunstfertigkeit gefallen würden, dann vielleicht deshalb, weil sie neu und von einem kunstbeflissenen, ihm ergebenen Mann komponiert seien. Palestrina Reformator der Kirchenmusik? Ist das nicht ein fundamentales Missverständnis? Er hat sich mit der Missa Pape Marcelli nicht zur Textverständlichkeit bekehrt, sondern gezeigt, dass musikalische Kunst und Textverständlichkeit miteinander vereinbar sind. Die Textverständlichkeit war für Palestrina kein Stilprinzip, sondern eine Möglichkeit innerhalb seines Stils. Und damit führte er das Schlagwort von der Verständlichkeit des Textes ad absurdum. Palestrina demonstrierte die Autonomie der Musik, die Autonomie des Künstlers. Die Kardinäle resignierten. Nach der Anhörung vom 28. April 1565 ist von einer Reform der Musik in der päpstlichen Kapelle nicht mehr die Rede. Palestrinas Ruf verbreitete sich allenthalben. Berufungen als kaiserlicher Kapellmeister nach Wien 1568 und als Hofkapellmeister nach Mantua 1583 scheiterten an seinen Gehaltsforderungen. 1571 wurde er wieder Kapellmeister der Peterskirche. Nach dem Tod seiner Frau 1580 erwog er, Priester zu werden. Dann hätte er wieder Mitglied der päpstlichen Kapelle werden können. Er zog es dann aber 8 Monate später vor, die Witwe eines reichen Pelzhändlers zu heiraten. Palestrina wurde ein wohlhabender Mann, der sich in Muße dem Komponieren und der Vermehrung seines Vermögens widmen konnte. Er starb am 2. Februar 1594, ungefähr 70 Jahre alt. Anknüpfend an die kontrapunktische Kunst der Niederländer hat Palestrina das in der Musikgeschichte einzigartige Phänomen eines Personalstils entwickelt, der sich in ein System von Regeln des musikalischen Satzes bringen lässt. Das Komponieren wird zur Stilübung, die Kunst zum Selbstzweck. Oberstes Prinzip des Palestrina-Stils sind Ausgewogenheit, Eleganz, ästhetisches Vergnügen. Ein Musikwissenschaftler, der sein Leben der Palestrina-Forschung gewidmet hat, der 1974 gestorbene Däne Knut Jeppesen, kommt zu dem Schluss: Der Palestrina-Stil muss aufgrund seiner innersten Faktoren definiert werden als der praktisch gesehen vollkommene Gleichgewichtszustand zwischen den Dimensionen, demzufolge das Ideal des Vertikalen, vollständiger Dreiklang in möglichst klangschöner Disposition, das Ideal des Horizontalen, schrittweise diatonische Bewegung heißt. Kriterium des Gleichgewichtszustandes ist die strenge, schrittweise Behandlung der Dissonanz. Es ist bezeichnend, dass Palestrina vor allem die Messe zum Medium seines Stils wählte. Nicht weniger als 104 Messen sind uns von Palestrina überliefert. Die Messe ist das Zentrum seines Schaffens. In keiner anderen Gattung konnte der Komponist so sehr vom Text abstrahieren wie in der Messe. Die Instrumentalmusik begann eben erst vom Usus zum Musiker aufzusteigen. Aber als Palestrina seine Messen schrieb, haben die Kenner und Liebhaber keine Messen mehr solmisiert, wie Herzog Herkules I. von Ferrara. Mag sein, dass König Philipp II. Von Spanien das noch tat, aber in Italien sang man Madrigale. Das Madrigal hatte der Messe den Rang abgelaufen und es verbreitete sich über Italien hinaus. In Palestrinas Messen kulminiert die Entwicklung der Gattung, aber sie sind zugleich ein Abgesang. Die Messe wurde zum Inbegriff des alten Stils. In der Messe hat der alte Stil den Stilwechsel zum Barock am nachhaltigsten überlebt. An Palestrina hat dann der Wiener Hofkapellmeister Johann Josef Fuchs die Regeln seines Kontrapunkt-Lehrbuchs abgezogen, Gradus ad Parnassum, das 1725 in Wien zuerst erschien. Seitdem lernen die Musiker den Kontrapunkt an Palestrina. Sie hörten die 7. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, die Messe als Kunstwerk, von Professor Dr. Helmut Hucke. Das Thema der 8. Kollegstunde: Kontrapunkt und Textausdruck, von Dr. Silke Leopold.